Der US-amerikanische Autor Kurt Vonnegut hat die Erzählbögen beliebter Geschichten wie der vom Aschenputtel als Diagramme abgebildet. Die X-Achse stellt die Chronologie der Geschichte dar, während die Y-Achse die Erfahrungen der Protagonisten auf einem Spektrum von Unglück bis Glück darstellt. Die interessanteste Kurve war für ihn das Märchen vom Aschenputtel. Vonnegut skizzierte sie als treppenartigen Aufstieg von Aschenputtels Glück, der zur Ankunft der guten Fee und bis zum Höhepunkt auf dem Ball führt. Darauf folgt ein plötzlicher Absturz zurück ins Unglück, wenn es Mitternacht schlägt und Aschenputtel aus dem Schloss flüchten muss. Doch schon bald zeigt die Kurve einen steilen Sprung zurück zum Glück mit dem gläsernen Schuh und dem Happy End des »Und wenn sie nicht gestorben sind«. Zu Beginn erschien Vonnegut diese Vermessung eines klassisch erzählten Märchens eher trivial, bis er bemerkte, dass eine andere Geschichte genau dieselbe Kurve aufweist, der Schöpfungsmythos. Aschenputtels Sperrstunde, bei der sie schnellstmöglich vom Ball auf dem Schloss flüchten muss, entspricht dabei dem Rauswurf von Adam und Eva aus dem Garten Eden. Und Aschenputtels Kürbis ist gewissermaßen ihr Apfel der Erkenntnis. Vonnegut staunte, und dann sah ich, dass der Aufstieg zur Glückseligkeit am Ende identisch war mit der Erwartung der Erlösung, wie sie im Urchristentum zum Ausdruck kommt. Die Erzählungen waren identisch. Vonneguts Arbeit wurde 2016 von einer Gruppe Informatiker und Mathematiker der University of Vermont und der University of Adelaide fortgesetzt, diesmal mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, die ganze Bibliotheken an Geschichten kartografieren konnte. Der Computer konnte sogar die Kurven eigenständig identifizieren, indem die Wissenschaftler ihrer Software beibrachten, das durchschnittliche Glück der Passagen anhand von mehr als 10.000 spezifischen Signalwörtern zu messen. Zu diesen Wörtern, die zuvor anhand von Umfragen als glücklich eingestuft wurden, zählten beispielsweise Freude, Lachen, Glück, Liebe, Lachen, glücklich oder ausgezeichnet. Zu den weniger glücklichen Wörtern gehörten unter anderem Tod, Terrorist, Mord, Selbstmord, Vergewaltigung, Terrorismus, Krebs, getötet, töten und sterben. Fußnote: Auf Hetnometer.org werden diese Wörter genutzt, um Glückskurven im englischsprachigen Twitter nachzuzeichnen. Der Covid-19-Ausbruch im März 2020, die Festnahmen von Demonstrierenden gegen Polizeibrutalität nach dem Mord an George Floyd sowie die Attacke auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 waren demnach die emotionalen Tiefpunkte der Jahre 2020-21. Weihnachten hingegen pure Glückseligkeit in den sozialen Medien. Ende der Fußnote.